Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. People who now have the promise to never stumble again. Menschen, die jetzt das Versprechen haben, nie wieder zu stolpern. What a victory we can walk in if we choose to. Welch ein Sieg, in dem wir wandeln können, wenn wir uns dafür entscheiden. Let's go and tackle verse 11. Gehen wir zu Vers 11. As a result, the kingdom's gate will open wide to you. Deshalb werden sich die Tore des Königreiches für euch weit öffnen. What, Reinhard, the kingdom's gate will open wide? Reinhard, die Tore des Königreiches werden sich weit öffnen? I thought through the new covenant the kingdom's gates has already been open. I'm already in the kingdom. Ich dachte, durch den neuen Bund seien die Tore des Königreiches bereits geöffnet worden. Ich bin doch schon im Reich Gottes. Well, that's what Peter says here. Nun, das ist genau das, was Petrus hier sagt. Let me tell you how I understand this. Ich sage dir, wie ich das verstehe. I don't believe that this is speaking about the kingdom of God that we live in now. Ich glaube nicht, dass hier vom Reich Gottes spricht, in dem wir jetzt leben. Because when you go to the original, it talks about eternity. Denn im griechischen Original wird von der Ewigkeit gesprochen. So this is in the original Greek. So lautet das griechische Original. So I believe that first of all Peter is talking here about heaven. Ich glaube, dass Petrus hier erstens vom Himmel spricht. Secondly, when he says the gates of the kingdom will open wide. Zweitens, wenn er sagt, dass die Tore des Königreichs sich weit öffnen werden. I don't believe that he's saying that that means salvation by work. Glaube ich nicht, dass damit meint, dass dies Errettung durch Werke bedeutet. No. Nein. Because I believe it's a metaphoric expression how you will be received into heaven. Denn ich glaube, es ist ein metaphorischer Ausdruck dafür, wie du in den Himmel aufgenommen wirst. Because remember, not everybody will be received the same way into heaven. Erinnere dich, dass nicht jeder auf die gleiche Weise in den Himmel aufgenommen wird. A lot of people who had death or near-death experience testify the same thing. Viele Menschen, die eine Todes- oder Nahtoderfahrung gemacht haben, bezeugen dasselbe. That after life on earth, when we go to heaven, we have to give account. Nach dem Leben auf der Erde, wenn wir in den Himmel kommen, werden wir Rechenschaft ablegen müssen. So I believe when he says open wide, it means the way we will be received there. Ich glaube also, dass das, was mit weit öffnen meint, die Art und Weise bedeutet, wie wir dort empfangen werden. Receiving an incredible big reward. Wir werden eine unglaublich große Belohnung erhalten. Hearing the words, well done, my good and faithful servant. Und die Worte hören, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Let's read the whole verse and I think it would make much more sense to you. Lesen wir den ganzen Vers. Ich denke, dann ergibt viel mehr Sinn. As a result, the kingdom's gates will open wide to you as God's choreographs. Deshalb werden sich die Tore des Königreiches für euch weit öffnen, während Gott choreografiert. Your triumphant entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus the Messiah. Euren triumphalen Einzug in das ewige Reich unseres Herrn und Erlösers Jesus des Messias. So you see, here it's clearly talking about the eternity in heaven. Du siehst also, hier wird ganz klar von der Ewigkeit im Himmel gesprochen. So it's saying that we are the ones who God has designed to just enter triumphantly into heaven. Es heißt, dass wir diejenigen sind, die Gott dazu bestimmt hat, triumphierend in den Himmel einzuziehen. It's so sad when Christians just focus on one thing and that's to get into heaven. Es ist so traurig, wenn Christen sich nur auf eine Sache konzentrieren, nämlich in den Himmel zu kommen. But not understand that it's how you get there is also important. Aber nicht verstehen, dass es auch wichtig ist, wie man dorthin kommt. There is some Greek expert that say. Einige griechische Experten sagen, that when Passion uses the word choreograph, it talks about an orchestra, a choir. Dass in der Passion-Übersetzung das Wort choreografieren von einem Orchester oder einem Chor spricht. So, here's what they said, that God choreographs our entrance. God is making this incredible party of triumph. Hier heißt es also, dass Gott unseren Einzug choreografiert. Gott macht diese fantastische Party des Triumphs. Didn't Paul hint something very similar? Deutet Paulus nicht etwas ganz Ähnliches an? See, Paul said that not everybody gets the same crown when they go to heaven. Paulus sagt, dass nicht jeder die gleiche Krone bekommt, wenn er in den Himmel kommt. Depending on how we've lived our lives on earth depends how we enter into heaven. Wie wir in den Himmel kommen, hängt davon ab, wie wir unser Leben auf der Erde gelebt haben. Paul said the crown is only for those who love the coming of the Lord. Paulus sagt, dass die Krone nur für diejenigen ist, die die Ankunft des Herrn lieben. He didn't say that only those who love the coming of the Lord will go to heaven. Er sagt nicht, dass nur die, die die Ankunft des Herrn lieben, in den Himmel kommen. And here Peter doesn't say that if you don't add these things to your life, you're not going to heaven. Und hier sagt Petrus nicht, dass du nicht in den Himmel kommst, wenn du diese Dinge nicht zu deinem Leben hinzufügst. No, he's saying how you enter heaven will depend on whether you add those things or not. Nein, er sagt, wie du in den Himmel kommst, hängt davon ab, ob du diese Dinge hinzufügst oder nicht. So God choreographs, that's a verb. Also, Gott choreografiert, das ist ein Verb. He choreographs our incredible triumphant entrance into heaven. Er choreografiert unseren unbeschreiblich triumphalen Einzug in den Himmel. So there will be angels all there waiting for you to come and cheering you on. Dort werden Engel sein, die auf dich warten und dich anfeuern. God singing, rejoicing, dancing. Yes, you have made it here. Gott singt, jubelt und tanzt. Ja, du hast es hierher geschafft. You did not live spiritually blindly. You added all of those things. Du hast nicht geistlich blind gelebt. Du hast all diese Eigenschaften hinzugefügt. You responded to the sacrifice of my son Jesus Christ. Du hast auf das Opfer meines Sohnes Jesus Christus reagiert. Here is the beautiful party for you. Hier ist das schöne Fest für dich. See, I don't know about you. Ich weiß nicht, wie es dir geht. But I don't want to go to heaven one day. Aber ich möchte nicht eines Tages in den Himmel kommen. And then I hear the words of Jesus. Und dann die Worte Jesu hören. Yep, you made it. Next one. Yep, du hast es geschafft. Der nächste bitte. I don't want to hear that. Das will ich nicht hören. I want to be a party. Ich will, dass es eine Party gibt. An incredible choir singing. Und ein großartiges Singen. Jesus saying, another one of my good and faithful servants. Dass Jesus sagt, wieder einer meiner guten und treuen Diener. He did not only believe in me dying for his sins and then he made it here. Du hast nicht nur daran geglaubt, dass ich für deine Sünden gestorben bin und es dann hierher geschafft. No, he responded to that sacrifice. Nein, du hast auf dieses Opfer reagiert. He did not only claim that I gave him everything that he needs for life and godliness. Du hast nicht nur in Anspruch genommen, dass ich dir alles gegeben habe, was du zum Leben und zur Frömmigkeit brauchst. He responded and he added all these incredible, wonderful attributes. Du hast auch darauf reagiert und all diese wunderbar fantastischen Eigenschaften hinzugefügt. He used what we invested into him. Du hast das, was wir in dich investiert haben, genutzt. And brought us glory. Und uns Ehre gebracht. That's what I believe Peter is saying. Ich glaube, das ist es, was Petrus sagt. He's saying, how you entered depends on how you lived your life here. Er sagt, wie du eintreten wirst, hängt davon ab, wie du dein Leben hier gelebt hast. If you enter depends on what you believe. Ob du eintrittst, hängt davon ab, was du glaubst. How you enter depends on how you lived. Wie du eintrittst, hängt davon ab, wie du gelebt hast. Think about these things. Denk darüber nach. See you tomorrow. Bis morgen.